Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Heute der Greifenklaue-Podcast mit seiner zweiten Wichtel-Episode Politik im Rollenspiel mit Christophorus und Greifenklaue. Diesmal hat sich Elea vom Nerds gegen Philipp-Podcast, also den... Nerds gegen Stefan, meinst du? Nerds gegen Stefan. Also die Website, der Podcast heißt natürlich der niveauvolle Trash-Talk. Mhm. Oder der... Einmal ist er niveauvoll, einmal ist er trashig wahrscheinlich. Der trashige Niveau-Talk. Mhm. Ich weiß es jetzt auch nicht. So, ja, auf jeden Fall wurde sich Politik im Rollenspiel gewünscht. Das Ganze funktioniert natürlich auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also man kann natürlich erstmal das von außen ansetzen. Zum Beispiel, als allererstes ist mir eingefallen, gab es mal tatsächlich... Rollenspieler gegen Nazis Aufkleber, damals noch bei der Aktion Fandom, also einer großen Umfrage, welches Fansein das Beste ist, etc. etc. Da hat mich mal neulich jemand nachgefragt. Das ist natürlich auch eine Art Politik ins Rollenspiel zu bringen. Oder es gab dann in der Wunderwelt mal einen Artikel darüber, ich meine, es war in der Wunderwelt, dass es sozusagen Befürchtungen gab, dass die rechte Szene das Rollenspiel unterwandert. Und es gab natürlich auch Vorfälle, die sowas befeuert haben, wie zum Beispiel, dass ein Schüler wurde beurlaubt oder vor die Tür gesetzt oder sonst was, und zwar weil er den Torwahl-Standard gelesen hat, der ja noch in Fraktorschrift gesetzt wird. Ach, okay, ja. Und ja, das gab es anscheinend nur zwischen 1930 und 1945. Da muss ich gleich mal mit einer ganz kurzen Anekdote dazwischen gerätschen. Also, ja. Denn ja, meine Eltern hatten damals auch gedacht, ich sei Satanist, weil sie uns mal ertappt hat, also mich und meine Kumpels, wie wir Vampire gespielt haben im Keller. Und das hat sie sich irgendwie mal so eine Minute angeguckt und dachte wirklich, ich sei, wir würden irgendwie Blutopfer darbringen und dergleichen. Ja, also so schnell kann das dann passieren, wollte ich damit nur sagen. Vampire tut keinem gut. Aber auch ein gutes Beispiel für Politik im Rollenspiel. Dann haben wir natürlich Politik im Rollenspiel über zum Beispiel solche Themen wie Gendergerechtigkeit etc. Mhm. Also, dass man politische Themen mit Rollenspiel verbindet. Ja. Und wir haben natürlich Politik im eigentlichen Rollenspiel, also sprich... man hat lokale Politik zum Beispiel oder man spielt sowas wie Game of Thrones und hat da auch eine Politikebene drin. Oder halt Vampire, das klappt im Vampire Lab, im Live immer relativ gut, weil man da ja ein Elysium bespielt. Also quasi den Rat der Vampire immer dabei hat, die sich monatlich einmal treffen und dann natürlich auch Entscheidungen für oder mit der lokalen Politik treffen. Hm. Im Spiel. Ja, nicht in echt, ja. Ja. Ja, so habe ich Vampire auch noch in Erinnerung. Also jetzt so grundsätzlich von der Thematik her, also sehr politisch, ne, mit der Camarilla jetzt als solches, so ein Bündnis von Vampir-Clans, die, ich glaube, 13 sind es, also 13 ja, Clans, aber oder waren es, jetzt sind es ja in der aktuellen Version ja nicht mehr so viel. Aber jedenfalls, die ja so einem Kodex folgen, ne? Ja. Oder sich dran halten müssen. Und dass Städte da regiert werden von sogenannten Prinzen und sich da untereinander darum kummeln. Also Ämter und die Clansinteressen, genauso wie bei der CDU ausgeglichen werden muss, dass da einer aus Nordrhein-Westfalen kommt, muss halt in der Camarilla oder in einem Elysium oder halt unter einer Prinzenregentschaft ausgeglichen werden, dass da halt irgendwo ein Tremere dabei ist, aber irgendwo halt auch der Ventroux Unterschlupf findet etc. Genau, ja. Also da hat man genau so eine Ämterschacherei sozusagen. Ja, das fand ich dabei schon sehr gut dargestellt. Genauso wie damals, da kann ich mich noch daran erinnern, DSA stecke ich jetzt so tief nicht mehr drin oder auch nie wirklich tief drin gesteckt. Aber ich habe ja früher mal den aventurischen Boten mitunter gelesen. Und irgendwer, was ich, irgendein Prinz hat geheiratet oder irgendein Graf hat eine Gräfin geheiratet. Eine Vorstellung der Welt und das hat man im Aventurenboten immer stark gefunden, solche Artikel, genau. Genau, das weiß ich. Das hat den Charme auch ausgemacht, das fand ich damals total toll. Finde ich heute auch nicht unbedingt schlecht. Was mir noch besser gefallen hat, war Der letzte Held, DSA-Fan sein aus Braunschweig. Ja. Und die hatten immer eine Seite Havanna-Fanfare. Du hast halt auf einer Seite gebündelt quasi aus Havanna Nachrichten gehabt. Oder Havanna. Und das war immer auch total cool. Da war natürlich auch Politisches dabei. Ja, ja, das war einfach auch interessant zu lesen. Obwohl man jetzt so gar nichts damit zu tun hatte. Ja, man, aktiv. Aber es war halt, genau. Also es hat einen wirklich geholfen oder einen dabei unterstützt, sich in diese Welt auch reinzufinden. Und dass die noch interaktiver zu machen. Ja. Fand ich damals echt toll. Ja. Sollte man aber halt darauf achten, wenn man sein Quellenbuch schreibt, dass man nicht zu viel davon reinpackt. Also so Nebensächlichkeiten. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Halt. Das war auch dann irgendwann viel zu viel. Also das konnte man gar nicht verfolgen. Dann so wirklich alles. Das stimmt. Ja. Ja, wir haben uns ja über einige Beispiele nachgedacht, die wir mal vorstellen wollen. Mhm. Genau, und zwar, wir hatten es schon erwähnt in der letzten Episode, nämlich D&D 5 Lost Mine of Phandelver. Da haben wir unter anderem den Konflikt zwischen Bürgermeister Harvey Wester, der bisher vor Ort die politischen Entscheidungen trifft, und vom Grafenbund ist jemand entsandt, den die SC befreien, der dann quasi auch im Prinzip eine größere Autorität mitbringt, die aber natürlich auch erstmal durchsetzen muss oder der teilweise auch die SC dazu einsetzt, um sie durchzusetzen. Ja. Das ist halt auch interessant. Und die Spieler können sich ja auch auf verschiedene Seiten schlagen. Bei uns ist halt passiert, dass einer den Adligen aus der Grundbox gespielt hat. Ich glaube, der Rest hat die Charaktere selber gemacht. Ja. Und genau, weil der erste Charakter da gestorben ist, unter unglücklichen Umständen. Er war nicht mehr daran beteiligt, der Spieler. So ist das. Oh wei. Ja. Ich bin da eiskalt. Ja, hat er dann auch gemerkt. muss man halt kommen. Ja, nee, es war ja halt eine Kampfsituation, wo alle Spieler beteiligt waren. Ja. Und kann das mal passieren. Da kann es auch passieren, dass es einen trifft, der nicht da ist. Genau, wenn man ja, dann muss ja nochmal kurz hier in einem hier Unfairness vorgeworfen wird. Also es waren alle am Boden und einige haben nach D&D-Mechanik überlebt und nicht. Und das hat auch er selber ausgewürfelt. Also. Ja, stimmt. Die Rettungswürfe hat er dann verkackt. Mhm. Ja, genau. Soweit war es dann noch. Nee, aber mit dem Charakter, den er jetzt hat, ist er sehr zufrieden. Das weiß ich. Mit diesem Adligen. Einfach weil er auch erkannt hat, dass er auf politischer Ebene, wenn auch in kleinerem Rahmen, aber hat das ausrichten kann. Ja. Und das spielt er ja auch gerne aus. Genau. Das ist halt auch sehr interessant, dass man halt jetzt noch eine dritte Fraktion hat, die Einfluss darauf nimmt. Und das Abenteuer bietet noch politischen Einfluss auf einer anderen Ebene, nämlich viele der Organisationen von der Vergessenen Reiche, wie die Hafner, das Grafenbündnis haben wir schon erwähnt. Ich überlege gerade, die Roten Zauber kommen auch vor. Oder Roten Magier ja, von Thai. Also man kann sich mal allen möglichen Fraktionen auch anschließen und andienen. Und das ist ja halt auch so eine dieses Spiel mit den Fraktionen halt auch so eine politische Ebene auf größerer Weltbühne, auch wenn das hier quasi dann im Kleinen abgebildet wird. Mhm. Das ist halt auch nochmal ganz interessant. Ja. Dass man durch seine Handlung, dass die Leute auf einen aufmerksam werden und einen dann da ansprechen. Ja. Ja, ich glaube, es begegnet einem mehr Politik im Rollenspiel, als einem bewusst ist. Ja. Dass man es wirklich so wahrnimmt. Ich habe mir ein zweites Beispiel, was jetzt quasi eher Science-Fiction-Universum ist, als, Babylon 5 gibt es auch als Rollenspiel, aber das war jetzt nicht als Rollenspiel lebt. Aber ich finde, da das hatte ich vor einer Weile mal durchgeguckt, da sieht man es auch sehr schön. Da hat man halt immer diese Nachrichtensendung. Mhm. Und die Hintergrund immer laufen. Ja, genau. Ja. Manchmal gucken die sich auch an. Da hat man halt sehr, dass man merkt, dass der halt Babylon 5 so ein Spielball der Erdpolitik ist. Man bekommt immer auch was von der Erdpolitik und dem Konflikt mit Mars und so weiter mit. Und ja, irgendwann ruft den Babylon 5 ja die Unabhängigkeit aus. Das ist, fand ich, ganz interessant rübergebracht in der Serie. Mhm. Wenn wir gerade bei Science Fiction sind, bei Star Wars zum Beispiel, am Rand des Imperiums, kannst du ja konkret auch einen Diplomaten oder Politiker als Karriere spielen. Ja. Also sprich, da kann man sogar was drum stricken. Ja, also sprich, wenn einer das macht und verfolgt, dann könnte man sich sogar überlegen, ob man, was weiß ich, ein Politiker, der gegen, also nicht, möchte ich sagen, direkt gegen das Imperium agiert, aber halt der so auf so eine geschickte Weise, wie man das halt auch aus anderen Ländern der Erde kennt, sich dagegen vorgeht. Und der Rest kann dann halt, was weiß ich, ein Leibwächter wird er bestimmt haben oder zwei, ein Fahrer. Können wir halt so auch ein Team drum bilden. Ja, ja, es bietet sich ja auch Star Wars an. Star Wars ist ja auch so per se sehr politisch. Ja. Was ja insbesondere in den Episoden 1, 2 und 3 sehr deutlich wurde. Wurde das verfilmt, ja. Habe ich gehört. Und das fand ich schon immer eine der großen Stärken von Star Wars. Das diese stimmt. Politische Ebene. Genau. Fand ich in Clone Wars dann auch nochmal teilweise besser umgesetzt. Da haben sie dann auch teilweise so politische Abenteuer drumherum gestrickt. Genau, ja, ja. Das kann man was Gelungenes draus machen. Und man hat noch ein zweites Werkzeug, nämlich die Obligations und Verpflichtungen. Also nicht uns, sondern Obligations auf Englisch, Verpflichtungen auf Deutsch. Wenn die halt sehr hoch sind, ist man ja quasi, steht man mit, sag ich mal, Diener, Dieben und Schmugglern sehr hoch im Kurs. Und wenn die halt sehr niedrig sind, dann sind vielleicht auch lokale Politiker bereit, einen zu treffen. Also das ist auch noch so ein interessantes Mittel, sozusagen den Ruf zu bestimmen. Ja, ja. Und was mir noch als konkretes Beispiel einfällt, ich habe zum Beispiel als Hintergrund mal gewählt, also quasi so ein NGO war das, das Büro für nichtmenschliche Angelegenheiten. Es ging darum, dass halt ja bei Star Wars quasi alle Rassen außer Menschen diskriminiert werden. Und genau, da habe ich halt so einen Agenten dieses Büros gespielt oder beziehungsweise das wurde gerade aufgelöst. Und ich habe mich dann einer Gruppe angeschlossen. Ich wurde sogar schon gefangen genommen und dann befreit und habe mich dann der Gruppe angeschlossen, die mich befreit hat. wo auch unter anderem mein Imperiumspilot dazu gehörte. War eine wilde Gruppe, auf jeden Fall. Aber ich konnte auch die eine oder andere Sache fürs Büro im Hintergrund sozusagen erledigen oder es hat halt ein Abenteuer generiert oder so. Das war schon ganz cooles nebenbei. Ja, für Pathfinder habe ich natürlich auch noch Beispiele gefunden. Zum einen Kingmaker, zum anderen Smaragdspitze. Fangen wir mit dem Einfachen an, mit Smaragdspitze. Das ist ja eigentlich ein Riesen-Dungeon mit einer Stadt daneben. Die Stadt ist besetzt von den Höllenrittern, die zwar nicht ganz so unfreundlich sind, wie ihr Name klingt, und eine große Machtorganisation in Golarion darstellen, meistens rechtschaffend neutral sind, es aber auch rechtschaffend böse Leute gibt. Und zum Beispiel, beziehungsweise da gibt es dann halt auch ein Almanach und ein Handbuch zu, das ist dann nochmal untergliedert in welche Höllenritter. Ich habe es mir leider nicht vorher gekauft, das hätte ich mal machen sollen, weil da halt die Untergliederung drin ist, welche Höllenritter-Unterorganisationen es gibt. Also Splittergruppen nochmal. Splittergruppen, ja. Oder ja, wie wenn du dich, wenn du in die CDU gehst, ja, kannst du dich auch den, kannst dich in der Jungen Union, wenn du noch unter 70 bist, oder halt in die Mittelstandsvereinigung oder diese wertkonservativen Verrückten. VW halt. Nee, WV. Egal. Ja, bei VW sind es auch alle Verrückte. Ja, genau. Und das gibt es halt bei den Höllenrittern auch, wo manche halt mehr auf was weiß ich, Folter-Spezialisten sind und andere sind dann halt was weiß ich, eher als Wächter ausgebildet oder sowas. Hm. Das ist, kann man ja auch einiges draus schließen. Ja, jedenfalls gibt es da eine Kommandantin und mit der müssen sich die Helden mehr oder minder mal absprechen und einigen. Und irgendwann gibt es ja auch Funde einer Höllenritter-Expedition dort unten, was das Rad auch nochmal interessant dreht. Also ich habe das tatsächlich so gemacht, was hatte ich mir da? Hatte ich mir da Handschuhe? Ich glaube, Handschuhe hatte ich, genau, so Lederhandschuhe. Und dann halt, am besten Nazi-Pulp halt, ne? Also eine, also nicht einfach zulassen, ja, die gehen da rein, machen, was sie wollen, nehmen Raum alles aus, sondern halt so auch konkrete, halt so ein bisschen versucht sie das unmoralisch zu machen, sage ich mal so. Gab es noch Szenen, wo, was weiß ich, so eine Gruppe Höllenritter halt irgendwelche vermeintlichen Dissidenten weggekascht hat oder so. Oder ich glaube, es hat auch einen der Charaktere erwischt, weil der Mist gebaut hat, aber da war ich schon nicht mehr SL. Wir haben irgendwann einen SL-Tausch gemacht. Und ich hätte das dann so gemacht, dass mein Charakter, so ein Halblingsdieb, der war halt, hatte sich den dem Untergrund angeschlossen. Und dann hatten wir halt noch so eine zweite Ebene im Spiel, wo es dann halt um die Höllenritter stärker ging. Mhm. Ja. Und genau, weil als wir auf diese Expedition gestoßen sind und die Frau befreit, die da unten war, Frau befreit haben, hatten die Höllenritter das, glaube ich, so genutzt, um sich wiederzubeleben. Und die stand halt im Rang höher als die derzeitige Kommandantin. Na. Und ich hatte zwei Gegenstände, um mich verwandeln zu können. Also mein größtes Vergnügen am Ende wäre es eigentlich gewesen, die zu imitieren. Ja. Und zwar nachdem ich ihr den Dolch von vorne und von hinten reingerammt habe. Ja, aber es gab vorher eine friedlichere Ablösung. Musste ich darauf verzichten. Sehr schade. Ich hatte aber immerhin eine Szene, wo die Leute eine junge Frau entführt hatten. Und irgendeine andere Gruppe wollte die ihn abholen. Die waren in so einer Kiste eingesperrt. Wir haben sie befreit. Ich bin in die Kiste gegangen, habe diese Frau verwandelt. Mit meinem Wegen. Und dann, irgendwer von den Typen kam dann und dann habe ich ihn natürlich von aus der Kiste den ja, Degen einmal quer durch den Kopf gerammt. Das war ein großes Vergnügen für mich. Ja, das ist fast so schön wie vom Zelteingang zu warten, bis der Bösewicht rauskriecht und ihm dann den Kopf abzuschlagen. Ja, gut, ist mir auch mal passiert. Dass er dazu gibt es halt Rollenspiele. Ja, das Beste war noch, dass wir uns mit dieser Fraktion, wo ich den quasi mit dem Degen aufgespießt habe und fast noch einen zweiten erwischt habe, mit der haben wir uns dann noch verbündet, mit der Fraktion. Das war nicht dummerweise auch Rebellen aus einer anderen Stadt. Ah ja, okay. Das konnte ich ja nicht wissen. Junge Frau des Führens ist trotzdem nicht nett gewesen. Man doch gesehen, dass man irgendwo ein gemeinsames Ziel hat, ja. Ja. Ja, ich glaube, sie konnten den Vorschlag des Mündes gar nicht mehr ablehnen, nachdem ich da einmal durchgefegt war. Ja, auch schönes Beispiel für Politik. Ja. Gut, ja, also jedenfalls da mit den Höllenrittern und hat sich da immer was nett entwickelt, auf jeden Fall. Ja. Ja, und das andere große Ding bei Pathfinder ist natürlich Kingmaker. Wo du ja selber zum Herrscher aufsteigst. Ja. Und dadurch natürlich auch gewisse politische Vorgaben machst. Das stimmt. Also wo du dich um deine eigene Baronie dann auch kümmern musst, die aufbauen musst. Ja. Ja, leider fand ich es ein bisschen mechanisch schwach, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein gutes Beispiel für sowas. Ja. Ja, also worauf ich jetzt jüngst gestoßen bin, weil wir das Thema Vampire ja vorhin hatten, ja, ist tatsächlich die Auswirkungen eines im Grundregelwerk erwähnten Konflikts dann auf die reale Welt. Denn in der fünften Edition jetzt von Vampire wird ja der Tschetschenien-Konflikt thematisiert. Und jetzt ohne näher darauf eingehen zu wollen, hatte das auch ganz immense Konsequenzen auf unter anderem dem ja jetzt ehemaligen Mastermind von Vampire, Mark Rainhagen, der ja tatsächlich auch politisch verfolgt wurde daraufhin. Und ich glaube, er lebt jetzt mittlerweile in Georgien, glaube ich, war es. Also irgendwo da auch im Osten. Gibt auf jeden Fall ein längeres Interview auf der Website von Talon dazu oder auf der deutschen, auf dem deutschen World of Darkness Blog. Ja. Ja, also auch das ist ein ganz heißes Eisen. Also da muss man echt aufpassen, was man da veröffentlicht und macht. Ja. Also wie sensibel man mit so einem Thema echt umgehen muss oder wie weit kann man sich mit so einem Thema überhaupt auseinandersetzen, ohne dass es... Ja, ich glaube ja vorher auch schon Gamergate. Ja, genau. Und apropos sensibel umsetzen. Jetzt kommt's. Was haben wir denn gemacht auf der KrümelCon, als uns die Spiele ausgegangen sind? Ja, als uns die Spiele ausgegangen sind, die Kunden mal kurzzeitig. Ja, wir hatten Überlegungen angestellt, was könnten wir denn zum Thema Politik-Podcast noch so machen? Und da kam mir die Idee gleich, ja, lass doch mal so ein One-Page-Rollenspiel entwickeln. Und plötzlich sprudelte es ja nur so aus uns heraus. Und wir haben ein Rollenspiel entwickelt, das, bin ich sehr von überzeugt, nicht gerade massenkompatibel ist. Das war, heißt es Barbs, Bards and Babes. Richtig, also Barbarians, ja, Bards and Babes. Genau. Ja. Das politisch unkorrekteste Rollenspiel aller Zeiten. Ein toxisches Rollenspiel. Ein toxisches Rollenspiel. Genau. Wir können nochmal die Attribute aufzählen, die wir uns für das Rollenspiel überlegt haben. Es ist sexistisch. Es ist toxisch. Es ist antiökologisch. Rassistisch. Und rassistisch, genau. Irgendwas hat er noch, glaube ich. Ich gucke mal in unsere Notiz. Achso, klassizistisch. Klassizistisch. Nein, das heißt klassizistisch. Klassistisch. Ich habe es falsch geschrieben. Klassistisch, richtig. Ja, die Idee ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man da natürlich viel daraus lernen kann. Ist mir auf jeden Fall hinterher aufgefallen. Also wir haben auch ein kleines Probespiel gemacht mit Zorkau, dem Ork-Barbaren. Mhm. Und ja, er wurde halt durchaus sehr ablehnend, hat das Dorf auf ihn reagiert. Und wie man sich dagegen wehrt, gegen sowas, das war doch sehr lehrreich, fand ich. Mhm. Mir ist wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht, mal meinen Charakter richtig durchbeleidigen zu dürfen. Ja, das Abenteuer, das ist ja mal eben kurz zwischen Tür und Angel entstanden. Ja, also es hat schon einen tieferen Sinn natürlich halt. Also es ist auf den ersten Blick, fragt man sich natürlich, was soll denn der Scheiß? Aber steckt ja schon, wie gesagt, Sinn dahinter. Weil man ja mit sämtlichen Klischees spielt und dann mal sieht, boah, ist das ätzend. Ja. Eigentlich. Genau. Wir haben das Ganze als zweites, also neben Barbs, Bards and Babes, haben wir es noch Bababab Slayers genannt. Ja, weil es auf der Slay Engine basiert, genau. Genau, wir haben uns relativ schnell überlegt, es muss auf der Slay Engine basieren und es gibt natürlich neue Charakterklassen. Den Barbaren logischerweise. Der hat in der männlichen Form, Klammer auf, Körper 10, in der weiblichen Form nur Körper 9. Maximal, ja. Als Maximum, genau. Davon muss aber auch die weibliche Spielerin... Das ist aber, glaube ich, gleichzeitig das Minimum. Also insofern. genau. Also die weibliche Spielerin können natürlich... Also Spielerinnen können alles Mögliche, aber wenn man einen weiblichen Charakter spielen will, ja, dann muss man natürlich die Mischklasse Barbarenbabe nehmen. Das heißt, man muss auch die Mindestanforderung eines Babes erfüllen. Das heißt, Geist 5 und Aura 3. Genau. Deswegen klappt das mit Körper 9 und Geist 5 klappt, passt genau. Und Stärke und Härte muss so hoch sein, dass man Aura 3 auch noch genau nehmen kann und noch eine freie Entscheidung hat. Also ganz hervorragend. Dann haben wir noch den Barden. Der hat natürlich auch seine Mindestanforderungen in Geist und Agilität und darf als Charakter das Sozialkampfsystem benutzen. Genau. Das ist seine Besonderheit. Dazu kommen wir noch. Anderen Rassen. Für Männliche hier haben wir Menschen, Zwerge, Minotauren, Orks. Vielleicht kommen noch Tiermenschen dazu. Ja, genau. Also alles Rassen mit ausgeprägten körperlichen Attributen, ja, also die Aggressivität darstellen. Vielleicht kommen noch Klingonen dazu. Ja, bitte. Alles ist möglich. Als weibliche Charakterklasse haben wir neben Menschen noch Dryaden, Sukubi, Elfen und Dunkelelfinnen, Celestials und Vampire. Also nur das Beste vom Besten. Dann haben wir uns überlegt, wofür es quasi IP gibt. Und das müssen wir so ähnlich machen wie bei Star Slayers. Das heißt, da ist das EP-Niveau erstmal reduziert und es gibt halt einzelne EP. Ja. Also entweder wird es ein Benny oder es wird der EP-Mechanismus, nämlich der Toxit. Den gibt es bei Männern, zum Beispiel für Rassismus zwischen Orks, Zwergen, Minotauren, Menschen. Je neue kreative Beleidigung oder auch Abwehr einer solchen gibt es ein Toxit. Für Klassismus, also der Streit zwischen den Klassen, in dem Fall zwischen Barbar und Bade oder auch notfalls Babe. Ja, Barbar und Babe, so ein klassischer ja. Fall. Die Erklärung für den Unnutzen der jeweiligen Klasse auch plus ein Toxit. Beim Baden soll es sehr leicht sein. Das Lustige ist, wir hatten den Tag auch jemand, der dir erklären musste, du als großer Baden-Fan musstest erstmal einen Monolog erleiden, ja. 20 Minuten lang erklärte, warum er Baden nicht mag. Warum Baden scheiße sind, ja. Das war so lustig. Gut, ich sag mal, der Bade aus der Runde, wo er mitgespielt hat, war auch sehr. Ich weiß nicht, ob das Einzige ist, er hat alle 15 Minuten mal zur Flöte gegriffen, eine Minute gespielt und sie wieder weggelegt. Aber daher können wir uns darauf beschränkt, okay, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Fazit daraus nicht so gut ist. Ja, dann haben wir noch Zickenkrieg. Also ja. Frau versus Frau. Anzicken wegen Kleinigkeiten. Du hast die gleichen Schuhe wie ich. Gibt auch Toxit. Und dann haben wir natürlich noch Sexismus. Also das ist dann das Mann versus Frau. Ja. Für jede neue Anzüglichkeit. Hattest du auch ganz eindrucksvoll dargestellt. Das war gar nicht meine Absicht. Also ich hab's ohne Hintergedanken gemacht. Ja, aber es hat dann... Aber es hat gepasst. Es hat gepasst. Ganz fantastisch. Sagen wir so, ich habe eine Blutwurst gefunden und wollte sie mitnehmen und habe sie natürlich einfach in meine Hose gesteckt. Ja, vorne in die Hose. Das führte zu einigen Überraschungen bei weiblichen NSCs. Ja, und antiökologisch. Ja, das werden wir vermutlich über eine Art Bruchfaktor realisieren. Oder das Rüstzug so kaputt gehen. Also sprich... der Verbrauch. Ja, genau. Also die Idee war jetzt dahinter, dass die verwendeten Stoffe von minderer Qualität sind und entsprechend dann auch relativ schnell kaputt gehen. Beziehungsweise um halt natürlich auch das aktuelle Thema des Klimawandels mit aufzugreifen. Plastikmüll und Müllreduzierung und das alles. Auch das sollte dann mit einfließen. Hattest du auch in deinem Abenteuer mit einfließen lassen, indem du quasi einige Baumbesetzer, die das örtliche Sägewerk verhindern wollten oder die Vergrößerung desselben und diese wollten, dass die Bäume nicht gefällt werden, war quasi ja der Anfang. Ja. Und ich wollte eigentlich diese Bäume umsensen und habe die Leute darunter ganz freundlich gefragt. Aber die haben mich dann so durchbeleidigt, dass ich hätte ja gleich so gebrüllt, damit die mich verstehen. Ja. Damit meine Argumente einfach besser sind. Und dann habe ich sie dann mal als zweites aufgetischt. Nee, ich spreche mit denen. So, uns kannst du nicht. Was redest du mit mir? Ich spreche mit denen da oben. Das war sehr lustig. Ja, und sich dann wundern, warum die dich nicht mögen. Ja. Ja, also genau, konnte man das Thema so einbauen. Genau, wir haben noch irgendwas mit Leben, mit genau, Heilung. Männer über Fleisch, Frauen über Gemüse. Achso, es wird sehr. Ich bin mir sicher, es wird sehr unkorrekt. Ja, es wird richtig unkorrekt. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass die Idee, das Rollenspiel irgendwie anonym zu veröffentlichen, jetzt natürlich verwerfen können. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Das stimmt. Nö, aber ich glaube, es gibt ja dieses Fliegerrollenspiel mit den Fliegerassen, Ace of Space oder so ähnlich. Mhm. Das ist ja auch. Die setzen ja auch Toxizität um. Nicht ganz so hart wie wir, weil das ist hier natürlich ein Meisterstück. Aber ja, wie gesagt, das ist ja auch ganz bewusst mit Klischees der Hinsicht spielt. Genau, du hast ja auch bei Barbaren hast du ja auch diesen, ich weiß nicht, kennst du das Rollenspiel von Frank Tschaikowski? Das ist halt auch so ein Fluss zwischen kämpfen, draufhauen und das musst du dann wieder abbauen über... Ah, okay. Nee, kenne ich nicht. Nee. Das könnte man auch sexistisch nennen. Ja, also es gibt ja durchaus schon Konkurrenzprodukte. Ja. Wie Barbaren. Genau. Das ja auch mit Sexismus klar spielt und solchen Sachen. Aber wir, klar, unser Ziel war es, das alles zu toppen. Ja. Wir müssen auch irgendwas... irgendwas noch einbauen, damit Gordon nicht mit uns schimpft. Also zum Beispiel... Damit er nicht mit uns schimpft? Damit er nicht mit uns schimpft. Achso, oh, das wird aber schwierig. Ja. Die Liebe zwischen Baden und Barbaren. Dass sie sich heimlich in... Ja, heimlich. Okay, das kann man noch machen. Das kann man einbauen, ja. Okay, kriegen wir auch noch hin. Da müssen wir aber noch was einbauen, was ihn wiederum ärgert, nämlich dass Zwerge keine Magie verwenden dürfen zum Beispiel. Das war der erste Satz. Regel Nummer 1, Zwerge dürfen keine Magie verwenden. Alle anderen schon. Okay, kleiner Insider. Okay, ja, und wo wir schon bei Dungeon Slayers sind, Dungeon Slayers ist natürlich, beziehungsweise fangen wir bei Game of Thrones an. Hm. Game of Thrones hat ja eine Mechanik, um soziale Konflikte darzustellen. Ja. Und die fandest du wie? Im Starter-Set, was wir ja mal gespielt hatten, das Abenteuer, fand ich es unnötig komplex, aber im Regelsystem steht ja auch deutlich drin, man soll es jetzt nicht für jede Interaktion verwenden, sondern nur da, wo es halt wirklich Sinn macht. Also wenn zum Beispiel zwei Adlige aufeinandertreffen und sich da was anbahnt, dass man es dann da ausspielt. Ich hatte mich ja auf dem Krümelkon mit einem unterhalten, der das Game of Thrones Spiel gespielt hat und ihn da explizit auch nachgefragt, wie er das Kampfsystem, Interaktionssystem findet. Und er hat gesagt, das hat total gut gepasst. Er fand das toll. Ich fand es, wie gesagt, relativ komplex dafür, dass Game of Thrones ja genau von sowas lebt. Also ich hatte dann oder habe die Befürchtung, dass das dann sehr, sehr oft passieren muss. Yeah. Aber ich weiß es nicht jetzt im Großen und Ganzen. Ich kenne es jetzt so effektiv nur aus hast dem Starter-Set. Nee, weil wir das Game of Thrones Rollenspiel oder die Runde, die wir immer aufbauen wollten, im Kontext der Staffel 8, ist dann leider das Interesse schnell verflogen aus bekannten Gründen. Ja. So, und bei Dungeon Slayers gibt es auch sowas Ähnliches. Ist erschienen in der Slay Nummer 4 unter dem Namen Der Diskurs. Der soziale Kampf. Hm. Und ja, es wird analog zum normalen Kampf in Dungeon Slayers werden quasi Analogwerte gebaut. Das heißt, wir haben Willenskraft statt Lebenskraft. Wir haben Beharrlichkeit als Abwehr. Wir haben Raffinesse als Initiative. Ja, das klingt schon sehr ähnlich aufgebaut zu Game of Thrones. Ja. Da gibt es ja auch so Lebenspunkte in Häkchen, die dann, wenn die aufgebraucht sind, man halt jetzt diesen Kampf verloren hat. Gibt es auch drei Angriffsarten? Ich glaube nicht. Bei Dungeons Slayers gibt es natürlich drei Angriffsarten. Nämlich es gibt rationale Argumente, aus Geist und Verstand gebildet, emotionale Argumente, aus Geist und Aura gebildet und es gibt körperliche Argumente, aus Körper und Geschick gebildet. Oh, das ist ja cool. Und ja, klar, das wäre wahrscheinlich auch was für Bahn. Und deswegen ist es 100 Pro für unser Ding geeignet. Genau, BS ist noch plus BS jeweils, also plus die Verbesserung. Man kann das halt durch zum Beispiel Schmuck verbessern, also indem man seinen Status... BS ist die Basissympathie, genau. Das heißt, die muss man erstmal zueinander ausdefinieren. Kann man zur Not mit einem Wurf machen, geht von... Bei der 1 ist es Liebe, der Bonus ist plus 6, bis zu 20 Hass ist minus 6. Mhm. Und es ist grundsätzlich so, dass beide eine andere Basissympathie zueinander haben. Also, was weiß ich, Krieger Grolf ist der Dame zugeneigt, der Hofdame Araniel. Diese aber will gar nichts von ihm wissen. Ist also gleichgültig. Mhm. Hat er plus 2, sie aber plus 0. Also, beziehungsweise umgekehrt. Ja. Genau, dann kann man diese Argumente austauschen und dann, was weiß ich, könnte jetzt eine Bitte am Hofe sein, die man da auswürfeln kann, etc., etc. Das ist das einfache System. Da gibt es noch so, kann man seine Willenskraft wieder heilen mit Bonbons und Schokolade. Theoretisch wäre auch Eis gegangen, wahrscheinlich in der Zukunftsversion. Und theoretisch kann man dann noch so Sachen kaufen wie einen verzierten Löwenarmreif für 15 Goldmünzen. Dann guckt man hier unter Löwen, okay, hebt die Willenskraft, oder ein Stier hebt die BHK, Behendigkeit. Ein Fuchs, die rationalen Argumente. Mhm. Ja, da kann man halt sich was draus bauen und sich entsprechend, was weiß ich, Paradeharnisch, Plattenpanzer oder Lederpanzer mit einer Prägung oder ein Zierdolch, Degen oder sowas, kann man halt seine Werte noch verbessern. Ja, okay, das klingt echt spannend. Genau, und dann hast du halt noch Manöver in der Erweiterung. Da hat er so, das sind bestimmt 20 Manöver, die man halt, also Nachäffen beleidigen, Rückendeckung beschuldigen, Strohmann-Argument lügen, Respekt zollen, sich entschuldigen. Und also verschiedene Manöver, die man durchführen kann, die noch Einfluss auf die nächste Runde haben. Mhm. Achso, und dann gibt es noch so ein Argumentsdreieck. Körper wirkt besonders gut gegen Rationales, Rationales gegen Empathisches, Empathisches gegen Körperliches. Ja, also müssen wir mal irgendwann mal einen Probekampf machen. Ja, sehr gern. Klingt echt cool. Und das ist nicht das Einzige. Im Adventskalender gab es auch noch was vom, ebenfalls von Sintolos. Und zwar Diplomatie und Ruf, genau. Das wird eher was für Kampagnen. Schlüsselt nochmal auf, also es geht darum, wie verhält sich der Charakter zu bestimmten Fraktionen und ja. Gruppierungen. Jeder Fraktion werden bis zu 3 Prinzipien zugeordnet. Also als Beispiel haben wir Friedfertigkeit oder Militarismus, Monotheismus oder Polytheismus, Autoritismus, Liberalismus, also häufig die Gegensatzpaare, Handel, Verbrechen, Chaos, Kontrolle, Lichtschatten. Genau, wie man dagegen verstoßen kann oder wie man das unterstützen kann. Und dann, welche Aktionen, welche Rufänderungen bringen. Wir haben also wieder dann sehr typisch den Ruf von bis zu plus 20, minus 20. Mhm. Genau, mit welche positiven, negativen Aktionen es beispielhaft gibt. Also wir haben hier Mitglied der Fraktion, einer Fraktion töten, minus 5. Eine Zusage brechen, minus 3. Mitglied einer Fraktion beleidigen, minus 2. Und bei positiven Veränderungen zum Beispiel Mitglied der Fraktion retten, plus 3. Für eine Fraktion benötigte Güter besorgen, plus 2. Vertrag abschließen, plus 2. Zusage machen und einhalten, plus 2. Ja, zum Beispiel, positive Aktionen sind meistens weniger belohnt als die negativen bestraft. Achso, genau. Man kann einer Fraktion auch den Krieg erklären, dann wird der Ruf automatisch auf minus 20 gesetzt. Oder Waffenstillstand vereinbaren, dann wird er automatisch auf minus 8 gesetzt. Also von unten hoch gesetzt, ja. In dem Fall. Und wenn man halt zu viel Zeit verstreichen lässt, oder weggezogen ist oder sonst was, kann es auch sein, dass man allein dadurch halt was verliert. Also im Sinne von, oh, hat sich jetzt ein Jahr nicht gemeldet. Deswegen geht der Ruf erstmal wieder runter, weil man einfach nichts von dem gehört hat. Mhm. Ja, es wäre also was, wenn man halt eine große Sandbox spielen will oder so, kann man damit natürlich gewisse Dinge nachhalten. Ja. Ja, aber gut überlegt. Ja. Respekt. Muss man mal gucken, ob man es gebrauchen kann und wofür, aber ich denke, in gewissen Kampagnen, die so Kingmaker-mäßig sind zum Beispiel, kann man das bestimmt gut gebrauchen. Ja. Jawohl. Ja, ich würde sagen, das war unser Ausflug in die Politik, oder hast du noch was? Nee, ich habe sonst soweit jetzt nichts mehr. Ja, dann hoffe politisch ich, dass erledigt. Elia zufrieden mit uns ist, unseren Ausflug in die Politik, und wünschen ja. Viel Spaß damit. Das Feedback gespannt. Tschüss. Ja. Ciao.